Herr Marasek, woran liegt es denn, dass die Insektenarten heute so stark gefährdet sind? Sind die Ursachen für das Insektensterben bekannt? Naja, die Antwort liegt doch auf der Hand. Vor allem müssten sich die Menschen hier an die eigene Nase fassen. Denn die Hauptschuld an diesem bedauernswerten Zustand tragen wir Menschen. Einer der entscheidenden Faktoren ist eindeutig die Umweltverschmutzung und für diese ist schließlich allein der Mensch verantwortlich. Eine weitere Ursache ist die maximale Optimierung der Landwirtschaft durch Monokulturen, denn dadurch wird die Pflanzenvielfalt auf den Feldern stark eingeschränkt. Dies wiederum hat zur Folge, dass die Lebensräume der Insekten immer kleiner werden. Hinzu kommt auch noch die weitgehende Industrialisierung der landwirtschaftlichen Produktion. Hier ist vor allem der Einsatz von Pestiziden und Insektiziden zur Bekämpfung von Unkraut und Schädlingen zu nennen. Das Problem ist nur, dass beide Gifte auch für viele Nützlinge tödlich sein können. Nicht ohne Grund werden sie von Kritikern als Chemiekeule gebrandmarkt, die alles Leben im Keim erstickt. Und wie kann man dem entgegenwirken? So wie Sie es schildern, bräuchten wir auf internationaler Ebene systematische Lösungen. Das würde aber einige politische Überzeugungskraft erfordern und auch viel Zeit kosten, die wir, wenn ich Sie richtig verstanden habe, eigentlich nicht haben. Sie sagen es, die Zeit drängt. Und auch hier gebe ich Ihnen recht, wir bräuchten dringend ein weltweites Umdenken. Heute schon stehen wir vor einer globalen Umweltkatastrophe. Wenn wir die Insektenwelt retten wollen, können wir nicht mehr lange auf politische Beschlüsse warten. Ich meine, wir müssen jetzt handeln. Und ich sehe es als Pflicht, jedes einzelnen Menschen aktiv zu werden. Jeder von uns muss bereit sein, Verantwortung für das kleine Stück der Welt zu übernehmen, in dem er zu Hause ist. Wir dürfen die Hände jetzt nicht mehr in den Schoß legen. Die Verantwortung auf die Großen abzuwälzen, bringt uns im Moment wirklich keinen Schritt weiter.